wirklich sehr, sehr liebt. Die Geschichte ist interessant, aber vor allem auch die Machart des Films, denn wie Loving Vincent vor einigen Jahren ist diese 5 Jahresarbeit an diesem Film eine gemalte. Das heißt, die Geschichte ist gedreht mit wahren Schauspielern und dann übermalt, und das ist fantastisch. Es ist, als wenn man durch ein Bild wandert und in den schönsten Farben und natürlich auch mit den schönen Trachten, die man als Bauerin, als Bäuerin, als wenn man heiratet, trägt, also mit Bändern im Haar und so, ganz, ganz wunderbar gemalt und schön, schönst fotografiert. Dann gibt es natürlich auch einen Film über eine Nonne, Cabrini heißt er, und das ist die erste Nonne, die heilig gesprochen worden ist, und zwar in den USA. Diese Nonne hat gelebt zu einer Zeit, als in New York City wirkliche Slums waren, also ärmste Armenviertel in Little Five Points, wie es damals hieß. Und die Italiener waren wirklich eine der letzten Gruppen, die wirklich sehr schlecht behandelt wurden von den bereits schon sich etabliert habenden vielen anderen Bevölkerungsgruppen. Da hatten es die Italiener sehr schwer. Und diese Nonne ist eine Überlebende von Tuberkulose, aber sehr geschwächt in ihrer Gesundheit, und das macht sie gerade stark. Sie macht sich für Kinder stark, für ein Waisenheim, was sie wieder aufleben lässt. Sie macht sich stark für die Menschen um sie herum, vor allem für junge Frauen, und sie selber hat kein Problem, bis zum Papst zu gehen und auch dort ihr Tribut zu fordern, sozusagen. Auch sie möchte Förderung. Und was sie geschafft hat, das ist eine wahre Geschichte, diese Geschichte der Nonne Cabrini. Und man kann sagen, sie hat ein weltweites Imperium von Frauen geleiteten Krankenhäusern aufgebaut. Und das kann man ihr nicht absprechen. Das ist also wirklich eine sehr passionierte Frau gewesen. Und der Film schildert dies wunderbar, fotografiert es bildschön, immer wieder mit Dreiergruppen, die auch natürlich in die Thematik der Kirche und auch in die Thematik der Kunst in früheren Zeiten reicht. Wenn man an diese Dreieinheit denkt, dann sieht man die auch im Film ausgespielt, indem sie in der Mitte steht und um sie herum andere Figuren. Also es ist bildschön auch verfilmt, und das darf ich Ihnen als Künstlerin sagen, dann sehe ich auch immer natürlich das Bild als einen ganz großen Teil der guten Filme. Dann haben wir spaßige Filme wie Kung Fu Panda, der entzückende Film von DreamWorks, und wieder unser Held Po, der kuschelige Panda-Junge, der garantiert natürlich im 4. Teil jetzt an der Panda-Serie weiterhin viele, viele Fans hat. Er gleitet auf einem Manta wie Aladdin auf dem fliegenden Teppich hinunter ins Tal, und so kommt er an in unsere Herzen und in unseren Blickwinkel. Und natürlich muss er sich vorbereiten auf eine Zeremonie im Jadepalast, und da geht es darum, dass er einen neuen Anführer des Tals des Friedens suchen muss, einen spirituellen, und er wird der spirituelle Anführer, und er hat seine Ambitionen als Drachenkrieger zur Seite zu legen. Also das schafft er, und auch gegen die Bösewichtin in diesem Fall, eine Chamäleon-Zauberin von Viola Davis, ganz wunderbar gespielt bzw. gesprochen, und anderen. Und da gibt es Aquafina als schlauer Fuchs. Also es gibt sehr, sehr viele nette Begebenheiten in diesem DreamWorks-Film. Argyle ist ein Film, der sehr spaßig ist, so ein bisschen auf James Bond, auf Spaß gemacht, und dieser Mann ist der Held dieses Films, aber auch eine Katze, die da im Rucksack rumtransportiert wird mit einem Guckloch, also auch zum Schreien komisch. Und dann kann ich Ihnen auch empfehlen, obwohl man vielleicht das als reinen Klamauk ansieht, aber Ghostbusters, auch wieder die so und so vielte Segment dieses Filmes, dieser Filmreihe. Und die alten Helden sind dabei, und es gibt neue junge Helden, die also auch sehr spaßig sind. Und da geht es natürlich um einen Bösewicht, der die Welt in Eis verwandeln will. Und natürlich wird am Ende alles wieder gut. So ist das bei diesen Filmen. Aber Sie können dann auch getrost das Abenteuer erstmal mitmachen. Dann gibt es auf wahren Begebenheiten beruhenden Film, der heißt The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Wenn Sie ungentlemanly hören, dann wissen Sie natürlich, es handelt sich hierbei um natürlich britischen Humor, Briten und um den Zweiten Weltkrieg, aber den eben von der Gentleman-Seite aus, beziehungsweise diese Herren benehmen sich nicht ganz gentlemanly. Und das kann man dann in witzigen, spritzigen Dialogen miterleben. Ich hoffe, dass Sie den in Originalsprache sehen, denn das lohnt sich ganz besonders. Und dann möchte ich Ihnen sagen, es gibt einen neuen Hundefilm für Hundefans. Da geht es um die Dominikanische Republik und um einen kleinen raubeinigen Hund, der Leute rettet, wenn sie so einen Trek durch die Insel machen. Aber wie gesagt, zumindest kann man sagen, es gibt eine Art Happy End. Und vielleicht ist das was für einige, aber ich muss sagen, also es hat mich jetzt nicht vom Stuhl gerissen, dieser Film. Dann gibt's The Fall Guy mit Ryan Gosling, demnächst nicht mehr der Barbie Ken mit weißblondem Haar, sondern eben auch wieder blond, aber in diesem Falle ein Fall Guy. Das heißt, er wird von allen als derjenige benutzt, der da irgendwas Schreckliches erleben muss. Also aus dem Fenster fallen weiß ich nicht, aber er ist ein Stuntman und der wird also durch die Welt geschickt und muss da natürlich auch einige Stunts vollführen. Ob er es wirklich macht, das weiß ich natürlich nicht, aber es ist jedenfalls die Idee, dass er eine Frau liebt und für die alles mögliche Blödsinnige dann macht oder mitmacht. Gut. Monkey Man habe ich auch noch nicht gesehen und das geht in Südasien um einen Schauspieler, der eigentlich zwischendurch mal Dickens gespielt hat, Great Expectations, und jetzt spielt er also einen Muskelmann, einen sehr aggressiven jungen Mann, der sich da also rächen will für irgendwelche Dinge und soll also auch ein Guter sein, der da im Mantel des Aggressors handelt. Übrigens, solche Filme, also wo es darum geht, um Rache, kann ich zwei eigentlich doch empfehlen. Der eine ist Beekeeper, also der Imker sozusagen, ein Mann, der das Nest nicht beschmutzen lässt, sozusagen. Er ist also, das ist Jason Statham, der immer eigentlich dafür steht, dass da also viel Gewalt angewendet wird, aber er macht die Sache gut und der Film ist ein guter Actionfilm, der mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Auch wieder an der Vorfront der guten Schauspieler, der ja eigentlich immer schon war, aber mit schlechten letzten Filmen, ist Liam Neeson und dieses Mal spielt er einen Iren und da geht es um natürlich diese immer wieder konfliktreiche Szene in Irland, die mit Rebellion zusammenhängt und mit Terrorismus und all diese Dinge werden da weiterhin kommen ins Feld. Liam spielt jemanden, der sich eigentlich aus dieser Sache zurückziehen wollte und möchte ein simples Leben führen, netten Nachbarn helfen und leider bringt er diese dann natürlich in Gefahr, weil er sich dann doch wieder einmischt. Aber dieses Land of Saints and Sinners kann ich auch sehr empfehlen und man kriegt gleichzeitig einen kleinen Ausflug nach Irland und das ist immer schön, dieses Land der grünen Wiesen und der Klippen und man schaut aufs Meer und das ist also, wie gesagt, Liam Neeson in diesem neuen Film Land of Saints and Sinners. Problemista ist ein Film, der mehr verspricht als er hält. Dort ist die Heldin eine sehr chaotische Galeristin, die eine Spielzeugausstellung machen möchte und ein junger Mann, der aus Südamerika nach Nordamerika gekommen war, aber jetzt also die Sorge hat, ausgewiesen zu werden und deshalb muss er jetzt jemanden finden, der ihn sponsert. Und diese Frau verspricht es ihm, obwohl sie ihn also wirklich durch alle möglichen Abenteuer schickt, bis er dann das Ziel erreicht, was er haben möchte, nämlich, dass er selber auch überlebt bei der ganzen Geschichte. Also zumindest sein Hiersein, sein in den USA-Leben überlebt. Perfect Days ist ein Film von Wim Wenders und dieser Film ist ein wunderschöner Film. Es geht um einen Toilettenputzer, was eigentlich sich nicht so toll anhört, aber erstens ist in Japan alles immer blitzeblank sauber und ich glaube auch diese Toiletten, das ist eigentlich nur so ein Vorwand für diesen Film, aber dieser Mann mit seinem relativ simplen täglichen Leben, wo er von einer Toilette zur nächsten geht und die sind also hochmodern und mit Glas und mit Plastik und mit sehr, sehr tollen Techniken, also sind die öffentlichen Toiletten in Japan ausgestattet, zumindest dort, wo er handelt. Und dieser Mann hat aber ein ganz interessantes Innenleben und das findet Wim Wenders erzählenswert, dass dieser Mann also auch Musik liebt und dass er auch eine Nichte betreut, als sie dann von zu Hause ausreist und dass er eigentlich sehr ruhig immer durchs Leben geht und dies und jenes lernt und einiges hilft und kleine Bäumchen zu Hause betreut und immer wieder in einen Park geht. Also seine tägliche Routine bringt ihn in so eine philosophische Nähe, die wirklich sehens- und erzählenswert ist. Und das kann ich Ihnen auch sehr, sehr empfehlen, diesen Film. Dann ein ganz interessanter Film, der hieß Chimera oder heißt Chimäre, also Chimera auf Englisch. Und da geht es um eigentlich... Ja, man könnte sagen, der Mann hätte Archäologe werden sollen. Er ist aber quasi Grabräuber geworden mit seinen Kumpanen. Denn in Italien findet man, wie in Deutschland, wenn man in Köln zum Beispiel buddelt, dann findet man römische Münzen. Und so geht es also auch in Italien, dass also da noch einige etruskische, unterirdische, ja, das sind wie Sarg- oder beziehungsweise wie Grabkammern. Und die werden also von diesen Leuten geöffnet und man findet dort, man ist an dem Toten selbst gar nicht interessiert, sondern an den Grabfunden, die natürlich die Beigaben waren für die Etrusker, die man ihnen gab. Und das ist natürlich tausende Jahre alt. Und diese werden von diesen Männern dann gestohlen. Sie müssen sich vor der Polizei vorsehen. Und der Hauptakteur, der Protagonist, ist ein Mann, den sie den Engländer nennen, weil er wohl entweder Engländer ist, aber er spricht auch gut Italienisch. Und er hat sich in die Tochter von einer Frau, die von Isabella Rossellini, also der Tochter von Ingrid Bergman, gespielt wird, auch jetzt schon sicher in ihren hohen Jahren. Und ganz fantastisch als Zentralpunkt für diese ganze Handlung kommt er immer wieder zu dieser Frau zurück, denn er liebt ihre Tochter. Und wo er sie vermutet und wo er sie findet, ist also auch Teil dieses sehr surrealistischen Filmes, kann man sagen. Und deshalb auch Chimera als Film sehr, sehr interessant. Dann habe ich noch einen Film gesehen, der heißt Housekeeping for Beginners, spielt im ehemaligen Jugoslawien unter einer marginalisierten Gruppe von jungen Leuten und einer Frau, die sie alle beherbergt und ihre eigene Partnerin leider durch Krankheit verliert und dann auf ihre beiden Kinder aufpassen muss. Und diese Kinder sind natürlich furchtbar mitgenommen von dem Tod ihrer Mutter und können also eine Ersatzmutter gar nicht gebrauchen, müssen sich aber irgendwie arrangieren. Und eine, die ältere Tochter, diese kleine Tochter ist ganz, ganz allerliebst gespielt von einer jungen Schauspielerin, die kein bisschen süßlich ist, die ein großes Naturtalent ist, kann man sagen. Und so ist Housekeeping for Beginners wirklich ein Film, der zeigt, wie sich diese zwei jungen Frauen, die mit jetzt ihrer Ersatzmutter zusammenkommen müssen und die also auch noch heiratet, um die beiden zu behalten, weil es eigentlich verboten ist, mit einer Partnerin zusammenzuleben. Und dieser Mann hat auch an ihr kein Interesse, sondern eher an einem anderen jungen Mann. Und so ist also diese ganze Familie eine Scheinfamilie, aber sie retten damit quasi diese beiden Kinder und die arrangieren sich dann doch irgendwie. Aber es dauert und es ist ein sehr natürlich gespielter und wunderbar gemachter Film, der Housekeeping for Beginners heißt. So, und jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie sehr viele schöne Kinoerlebnisse haben, dass Sie große Filme sehen, die natürlich jetzt auch alle auf uns zukommen und die wir für Sie besprechen werden. Ganz klar, wie gesagt, da kommt eben auch dieser Fall Guy als einer der Filme und es laufen die großen anderen Filme noch und viele, viele Horrorfilme. Das ist nicht immer so meine Stärke und wir wünschen Ihnen, wie gesagt, einen wunderbaren Kinoausflug. Vielleicht hat einiges, was ich Ihnen erzählt habe, Sie dazu bewogen, einen Film dieser Art zu sehen, einer der unabhängigen Filme, die doch länger im Gedächtnis bleiben und auch als Situation immer interessant sind für viele lange Gespräche. Man geht weg und hat Fragen oder vielleicht auch Antworten oder Ideen. Und die wünsche ich Ihnen ganz besonders. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die nächstes Mal auch mit Ihnen über neue Filme plaudert. Und das hoffentlich bald. Tschüss! Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Canoodle at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad, or fries, and German beer and wine. Dine in or take out. Call 727-631-2106. Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication. All instruction from your home or office via Skype for individualized training to improve your language, your vocabulary, grammar, and pronunciation for excellence in communication in international formal business and friendly conversation settings with German-speaking Europe. Call 813-254-5088 or email us at myoneonone@yahoo.com.